Das Droste-Festival, das heißt ja so wegen der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff. Und was hat die mit dunkler Magie zu tun? Ja, also das bekannteste Gedicht von ihr ist ja Der Knabe im Moor. Und da geht es ja schon sehr schaurig zu. Also da passieren ja Dinge, die man jetzt mit so einem rationalen Mindset nicht erklären kann. Und das ist ein ganz typisches Gedicht. Also sie hat sehr viele Texte geschrieben, die sich mit Dingen beschäftigen, die jetzt wissenschaftlich nicht erklärbar sind. Das hat sie sehr fasziniert. Sie hat auch die folkloristischen Legenden aus ihrer Region gesammelt und auch in ihren Werken verarbeitet. Und das ist der Aspekt in ihrem Werk, an das wir anknüpfen möchten mit dem diesjährigen Festival. Jetzt war ihre Zeit das 19. Jahrhundert. Jetzt mittlerweile haben wir das 21. und haben aber auch vielleicht eine Situation mit Unsicherheiten. Die Corona-Pandemie ist aber ja eigentlich auch eine, in der man sagt, ja, das ist Stunde der Wissenschaft. Wir gucken ganz genau auf wissenschaftliche Sachen. Aber es fällt vielen Menschen ja gerade auch offensichtlich schwer, sich da rational zu verhalten. Also damals wie heute vielleicht irgendwie krisenhafte Situationen als fruchtbarer Boden für irgendwelche magischen Dinge? Das haben wir uns auf jeden Fall so als eine mögliche Verbindung gedacht. Also wir haben, oder ich habe den Eindruck, um jetzt mal nur persönlich zu sprechen, dass Menschen, wenn sie mit dem Unerklärlichen konfrontiert werden und an die Grenzen kommen von dem, was sie verstehen, dass sie dann zum Teil dazu neigen, auf solche Modelle, die dann eher magisch zu nennen wären, Erklärungsmodelle zurückzugreifen. Also in dem Sinne haben wir eben genau gedacht, dass es da eine Verbindung gibt mit den Krisen unserer Zeit zu den Krisen von Drostes Zeit, wo es ja einfach auch große gesellschaftliche Umbrüche gab, wo auch durch die technischen Veränderungen, die auch sehr rapide für die damalige Zeit waren, Raum und Zeitgefühl total aus den Fugen geraten sind. Und das ist auch was wir ja heute wieder ähnlich erleben. Ich habe gelesen, Sie möchten sich dem Thema dunkle Magie auch ein bisschen ironisch nähern, aber das Ganze hat ja schon auch eine grausame, mörderische Komponente, wenn man eben jetzt an Hexenverfolgung denkt. Da kann Ironie ja unter Umständen auch ein bisschen schief gehen. Ja, natürlich. Also das ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite schon versuchen, einen sehr offenen Zugang zu diesem Thema zu finden, wo eben dann auch Humor und Ironie Platz haben. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch der Tatsache Rechnung tragen, dass es eben einfach ein historisches Phänomen oder eine historische Tatsache war, dass Menschen wegen Hexerei hingerichtet wurden. Und das wird auch in dem Beitrag von Rieke Schäffler, der sich mit dem Thema Hexerei und Hexenverfolgung beschäftigt, aufgegriffen. Da gibt es von der Künstlerin Rieke Schäffler gibt es eine videografische Nachtwanderung am Wochenende, Waking the Witch. Wie werden die Hexen da erweckt und welche? Ja, das stellt halt einfach so die Frage, was ist denn eigentlich eine Hexe? Und da ist vielleicht die einfachste Antwort drauf, eine marginalisierte Person. Und dieser Beitrag versucht über verschiedene Interventionen mit ganz verschiedenen Performance-Künstlerinnen, die sehr unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, genau das zu erkunden, was es bedeutet, marginalisiert zu werden. Also diese Erfahrung auch nochmal zu teilen. Und das ist tatsächlich eine sehr unheimliche und verstörende Erfahrung. Es geht ja aber auch bei Hexen im Prinzip um, Sie sagen marginalisiert, aber auch so ein bisschen eigentlich um Macht und den Kampf um diese Macht, oder? Also in dem Fall feministische Macht, könnte man sogar sagen. Genau, das ist sozusagen die Weiterführung. Also auf der einen Seite eben das Problem der Marginalisierung zu erkennen und erfahrbar zu machen, aber auf der anderen Seite eben auch die Frage danach zu stellen, was ist das für ein Wissen und was ist das für eine Position, die durch Marginalisierung unsichtbar gemacht wird? Und wie kann man eben dieser Position wieder zu Sichtbarkeit verhelfen und in dem Sinne auch irgendwie empowernd wirken? Also das ist dann sozusagen die positive Kehrseite. Also Dark Magic ist eben auch in einem subversiven Sinne zu verstehen, dass es jetzt nicht immer nur um das Negative geht, sondern dass es auch was Empowerndes haben soll. Jetzt geht das eigentlich natürlich an dem Ort, an dem das Festival normalerweise stattfindet, in der Burg Hülshoff. Da geht das natürlich irgendwie per se vielleicht ganz gut so mit Dark und Magic. Aber wie wird das digital gehen? Ach, also eigentlich Internet natürlich schon ein sehr magischer Ort ist, weil wir da auch alle noch nicht so blind sind, im Umgang. Also da gibt es einfach noch viel zu entdecken, viel, was wir nicht verstehen, vieles, was uns auch unheimlich ist. Und deswegen ist das Internet eigentlich ein guter Ort dafür. Wir haben das so umgesetzt, dass wir die Beiträge, die Videobeiträge und Hörstücke, die wir vorproduzieren, auf einer interaktiven Karte präsentieren, auf der man sich wie mit einem Avatar bewegen kann. Und da kann man dann einfach diese Beiträge entdecken. Und da passieren dann unvorhergesehene Dinge. So, und das ist was, was man einfach über das, die Wege des Digitalen dann auch ganz gut herstellen kann, auch wenn uns natürlich ein wenig der Zauber des Zusammenkommens und gemeinsam am gleichen Ort seins fehlt. Das will ich gar nicht leugnen. Im Darknet aber nicht unterwegs. Nein, es ist nicht im Darknet. Anneke Lubkowitz war das, Literaturwissenschaftlerin und Kuratorin des Festivals Dark Magic, des Droste-Festivals. Das gibt's ab heute, wie gehört, online. Danke Ihnen. Vielen Dank.